Drei Jahre später. Bart Garapetsch Abon ist verschwunden. Sie wurde von der Schulbank wegentführt. Zusammen mit Sven Hüsch versucht Hinlei dieses Mysterium aufzulösen, sie zu retten. Sein ehrgeiziger Plan schlägt fehl. An Bord des Weesblei wird er abgefangen und vertrieben, raus in den Lebschwarze, jenseits des Punktes ohne Wiederkehr. Was kann jetzt noch helfen? Nur ein Wunder. Eines ist gewiss, sowohl die Verbündeten, als auch das Trio selbst steht vor größeren Herausforderungen als jemals zuvor.